Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Leute, ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 5 Minuten sind wir hier ausschließlich im Radio zu hören und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Unser Thema heute Nacht heißt, ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Kurze Frage von mir an euch. Wem wünscht ihr die Hölle auf Erden? Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Erster Anrufer, Rudi, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Wem wünschst du sowas? Ich wünsche das meiner Schwester, die ein Jahr älter ist wie ich. Warum? Warum, da kann ich dir sagen, meine Eltern, die sind aus dem Rheinland. Mhm. Die haben in Bonn gewohnt. Mhm. Und meine Schwester auch, beziehungsweise wir alle, die ganze Familie. Und meine Schwester wurde mit 16 schwanger. Und dann sollte sie der Lehre abbrechen. Mein Vater wollte das nicht. Mhm. Hat gesagt, das Kind kommt zu uns, du machst die Lehre fertig. Da hat sie die Lehre fertig gemacht und dann ging sie durch Zufall, ich weiß auch nicht warum, nach Hannover auf die Möbelmesse, warum sie sich dafür interessiert hat, weiß ich auch noch nicht, und zog dann mit ihrer dortigen Bekanntschaft nach Siegen, wo wir jetzt wohnen, in Freudenberg. Mhm. Und und dann der Sohn, der wurde ja älter, nahm die Lehre an, es hat auch gut abgeschlossen. Und mein Vater verstarb 92 an Sekundenherztod. Mhm. Und meine Mutter verstarb 1999 an Herzinfarkt. Ja. Und dann hieß es dann, weil sie hatten sich selbstständig gemacht, sie hatten 5, 6 Möbelläden aufgemacht mit Matratzen, Wasserbetten, Möbeln, also Getäder. Mhm. Und da haben wir sie angerufen, die Beerdigung wäre freitags. Und dann hat sie gesagt, nein, sie könnte freitags nicht auf die Beerdigung kommen. Sie könnte deswegen nicht 2 Läden schließen, also den von ihrem Mann und den von sich. Und der Rest war ja Aushilfe drin im Lärm. Wir sollten die Beerdigung auf einen Sonntag verlegen, dann hätten wir mehr Zeit. Und wenn wir das nicht schaffen würden, dann hätten wir Pech gehabt. Oh. So, und dann das ist aber sehr schlimm, wenn es um den Tod, die Beerdigung der eigenen Mutter geht, ne? Ja, da war vor allen Dingen, weil die Mutter ja das Kind auch 4 Jahre großgezogen hat. Da kam keine Kaste, Domian, da kam noch nicht mein Kranz, es kam nichts. Also, du hast das am Anfang so ausführlich erzählt, weil du unterstreichen wolltest, dass die Eltern sich um deine Schwester gekümmert haben. Nein, um das Patenkind. Damit sie ihre Lehre beenden konnte. Ja, ja. So, und jetzt kam definitiv von der Beerdigung, ihr Geld brauchten wir gar nicht. Meine Mutter war abgesichert. Und aber sie kam noch nicht mal auf die Beerdigung. Nichts kam, kein Kranz, keine Kasse, gar nichts. Sie würde wegen der Beerdigung von meiner Mutter den Laden nicht schließen. Wie war denn das Verhältnis vorher zwischen ihr und der Mutter? Das Verhältnis vorher, ja, wenn es um Geld ging, war es gut. Mhm. Und wenn sie das Geld gekriegt hatte von meiner Mutter, da hat sie sich dann monatelang nicht mehr gemeldet, bis das auf einmal das Konto wieder auf Null war, dass sie mit ihren Läden dann nicht zurechtkamen. Und dann ging sie wieder an die Mutter dran. Mhm. Die Mutter kann uns mal helfen, die hat auch ein Darlehen aufgenommen. Meine Mutter hat auch dafür gebürgt, weil meine Mutter auch abgesichert war durch die Lebensversicherung von meinem Vater. Und es kam gar nichts. Und mein jetziger Schwager, der jetzt Luftlinie von mir aus 3, 4 Kilometer wohnt, hat nur zu mir gesagt, Rudi, geht das mit den Läden in die Hose? Kann ich mir nicht Strick nehmen. Mhm. Hast du jetzt denn mit ihr daraufhin gestritten? Nee, wir haben uns nicht gestritten. Sie hat nur über mein Patenkind verlauten lassen. Wir wohnen ungefähr 5 Kilometer hier auseinander, Luftlinie. Mhm. Ich bräuchte gar keine 20, 30 Pfennig in Hörer zu schmeißen. Sobald sie mich an der Strippe hätte, würde sie sofort auflegen. Also, da sind alle Verbindungen. Alle Stricke gerissen. Alles ist kaputt. Ja, das alles kaputt. Definitiv. Und definitiv ist da alles so kaputt. Heftig, dass du auch diesen Spruch formulieren würdest, der wünsche ich wirklich die Hölle auf Erden. Der wünsche ich wirklich die Hölle auf Erden. Ich habe eben zu meiner Lebensgefährtin gesagt, sie sitzt noch neben mir. Sie könnte auf der Straße liegen, braucht einen Tropfen Wasser, sie kriegt ihn nicht. Oh, dann sitzt aber wirklich der Zorn und der Hass. Der Zorn sitzt tief. Sehr tief. Könntest du dir vorstellen? Nur wegen meinen Eltern, die haben am Sarg gestanden, die haben alle geweint. Und aber sie war nicht da, sie hat gesagt, ich mache den Laden nicht zu, entweder Sonntag oder ja nicht, und auf Deutsch gesagt, letzte Mal. Könntest du dir vorstellen, ihr irgendwann mal zu verzeihen? Nee, verzeihen kann ich nicht. Definitiv nicht? Nee, definitiv nicht. Ja. Definitiv nicht, Domian. Das ist jetzt 3 Jahre her und der Zorn ist so heftig noch. Ich höre es ja. Ja, der Zorn, der ist, also ich weiß auch nicht, die Beerdigung wird immer weiter. Es wird dieses 4. Jahr, aber der Zorn wird immer größer. Ich verstehe. Nee, also wenn sie... Ehrlich, also das war das richtige Thema. Da habe ich gestern Abend zu meiner Freundin gesagt, ich versuche da durchzukommen. Ich habe jetzt heute Abend das erste Mal versucht, dich anzurufen. Sofort geklappt. Sofort geklappt. Zum Thema, ich wünsche dir die Hölle auf Erden, ja. Das war der Rudi. Ich danke für deinen Anruf. Alles klar, und wünsche dir persönlich alles Gute. Und mach weiter so. Dankeschön, ne? Rudi. Tschüss. So, ein paar Sekunden und dann begrüße ich die Fernsehzuschauer ganz herzlich. Der Vorspann läuft im Fernsehen und jetzt geht es los. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir haben heute eine Themennacht und das Thema heißt, ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Und ich frage euch, gibt es jemanden in eurem Leben, auf den ihr einen so großen Hass habt, eine so große Abneigung hegt, so viel Zorn habt, dass ihr sagt, dass ihr diesen krassen Spruch so aussprechen würdet, formulieren würdet, dem oder der wünsche ich die Hölle auf Erden. Wenn es so jemanden gibt und ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Angela und Angela ist 19 Jahre alt. Hallo? Ich grüße dich herzlich, Angela. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Du wünschst auch jemandem die Hölle auf Erden. Ja, genau. Und das ist meinem Ex-Verlobten, Ex-Freund. Mhm. Und zwar, wir waren 5 Jahre zusammen. Mhm. Und ich bin jetzt seit 4 Monaten von ihm schwanger. Mhm. Und am Anfang war er voll begeistert und das war auch ein Wunschkind von uns. Mhm. Und als er halt vor 2 Monaten erfahren hat, dass ich schwanger bin, macht er mir eigentlich die Hölle auf Erden so. Das heißt, er bedroht mich, er bedroht meine Eltern, er bedroht meine Schwester. Aufgrund dessen, dass du schwanger bist? Aufgrund dessen, dass ich schwanger bin und das Kind austragen möchte. Mhm. Und, also nachdem du gesagt hast, ich bin schwanger, kippte die Stimmung vollends um. Ja, genau. Mhm. Wie hat er denn dann beim allerersten Gespräch reagiert? Na, erst meinte er so, cool, ich werde Papa und so, also richtig war er froh und so. Mhm. Und dann, wir haben auch zusammen gewohnt. Mhm. Und an dem Abend kam er sehr, sehr spät nach Hause erst. Ja. Das heißt, er kam um 5 Uhr morgens wieder und war stockbesoffen. Mhm. Und dann habe ich einfach von ihm eine gedonnert gekriegt, also dass ich wirklich gegen die Wand geflogen bin. Mhm. Und meinte so, ja, und er meinte dann so zu mir, ja, ich soll das Kind abtreiben, er will das Kind nicht. Er ist noch nicht bereit, Vater zu werden und so. Und dann meine ich zu ihm so, nein, ich werde das austragen. Wir kriegen Unterstützung von deinen Eltern, von meinen Eltern, von meiner Familie überhaupt. Mhm. Wie alt ist er? Er ist 24. 24. Mhm. Ja. Mhm. Und und das ging halt dann weiter. Er wurde dann nüchtern. Mhm. Dann habe ich halt nochmal versucht, mit ihm zu reden. Und meinte so, klar, ich bin seine Ausbildung, aber ich kann meine Ausbildung nach der Schwangerschaft weiterführen. Mhm. Das habe ich alles abgeklärt schon mit meiner Ausbildung und so. Mhm. Und die meinten so, ja, das ist kein Problem und so. Aber er war überhaupt nicht zugänglich für deine Argumente und auch nicht für deine Gefühle. Es ist ja nur auch eine große Gefühlsentscheidung. Ja, genau. Und das hatte dann zur Folge, dass ihr euch entzweit habt und erst er ausgezogen ist. Er ist ausgezogen. Mhm. Gab es da nochmal Gewalttätigkeit zwischen dir und ihm? Ja, ganz oft. Nämlich, hat er dich geschlagen? Er hat mich oft geschlagen. Jetzt in der letzten Phase auch? Ja, ich war jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr in der Schule, mhm. weil er mich immer in der Schule, also nach der Schule aufgelauert hat. Mhm. Und war halt immer sehr aggressiv gegen mich. Ich lag jetzt sogar vor 4 Wochen im Krankenhaus deswegen. Was hat er gemacht? Der hat mich gegen Baum gedonnert, weil ich eine Gehirnerschütterung hatte und hat mir den Arm ausgerenkt. Also ich unglaublich. Du, als schwangeres Mädchen? Ja. Dann, so hat er es gemacht mit dir? Ja, genau. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man da den Glauben an die Menschheit verliert, wenn man 5 Jahre mit jemandem zusammen, 5 Jahre hast du gesagt? 5 Jahre. Wart ihr zusammen, das ist eine Jugendliebe, ihr seid miteinander groß geworden. Eigentlich hattest du wahrscheinlich den Eindruck, dass du den in- und auswendig kennst, ne? Ja, da kommt ja noch dazu, wir kennen uns ja schon so lange, wir sind im gleichen Ort groß geworden, mhm. weil unser Ort ist nicht so groß, wo ich herkomme, ursprünglich, und wie ist denn die Meinung der ehemaligen Schwiegereltern, sage ich mal, die Eltern von ihm, was sagen die denn dazu? Die wissen auch nicht, was mit ihm los ist. Die kommen nicht an ihn ran. Die denken auch schon, dass er Drogen nehmen wird. Also achso, die würden auch gerne das Kind auf jeden Fall sehen. Fall. Deine Eltern stehen auch hinter dir? Ja klar, alle haben gesagt, so trag das aus, wenn du der Meinung bist, dass es großziehen kannst. Mhm. Wir glauben an dich und auch wenn ihr nicht mehr zusammen seid, wir werden es auf jeden Fall. ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Das bedeutet, dass jetzt deine Gefühle, die so lange Jahre positiv für ihn waren, völlig umgeschlagen sind in Zorn und gar Hass. Auf jeden Fall, mhm. Ja. Weil du es nicht nachvollziehen kannst, was mit dem Mann los ist. Ja, genau. Mhm. Wie oft habt ihr jetzt noch Kontakt miteinander oder lässt er dich jetzt in der letzten Zeit in Ruhe? Also nachdem mein Bruder hat jetzt auch seitdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, hat er immer hier nachts geschlafen. Mhm. Er war immer hier bei mir. Mhm. Also er hat mich eigentlich keine Minute aus dem Auge gelassen so. Mhm. Und er hat hier oft angerufen. Wir haben die Nummer dann gewechselt. Mhm. Also ich habe meine Nummer gewechselt, meine Handynummer und meine Festnetznummer. Mhm. Und ich bin auch schon drauf und dran, um die Wohnung zu wechseln. Mhm. Und der ist dann auch. Hast du ihn denn, ich meine, da sind ja nur schlimme Dinge vorgefallen. Ja. Hast du ihn angezeigt? Ich will das noch machen. Also ich habe alle Gutachten, ja, von den Krankenhäusern. Würde ich dir auch raten, auf jeden Fall. Und ich habe halt hin und her geschwankt, weil ich dachte erst, es wäre nur so ein Ausraster gewesen. Mhm. Aber dann, als ich im Krankenhaus lag, ist mir dann klar geworden, dass auf gar keinen Fall, der ist psychisch krank, der Kerl, auf jeden Fall. Mhm. Aber das Traurige daran ist, dass du dich ja auch von dem, jetzt aufgrund der Vorfälle, von dem Gedanken verabschiedet hast, dass sich das nochmal einrenkt und dass ihr gemeinsam eine Familie aufbauen könnt. Ja, und das ist eigentlich das Schlimmste daran, weil die 5 Jahre, wir kennen uns eigentlich seit ich geboren bin. So. Also er war also unser Nachbarsjunge so und... Aber dann auch nochmal die Frage an dich. Du hast gerade schon eine Vermutung geäußert von Seiten der Eltern, dass er vielleicht irgendwie ins Drogenmilieu abgerutscht ist. Ja. Ist das auch deine These oder hast du irgendeine andere Vermutung, was mit ihm los ist, was da vorgeht in ihm? Also ich mit den Drogen will ich mal nicht so sagen, so, weil dafür ist er eigentlich nicht so. Also das Alkohol, klar, trinkt er gerne, aber so harte Drogen wird er niemals nehmen. Mhm. So. Und also ich denke mir mal so, dass er halt auch einfach nicht bereit dazu ist, so für ein Kind. So. Und dass es halt für ihn so eine Kurzschlussreaktion war mit dem, ja, coolen Kind und so. Mhm. Habt ihr denn früher öfters schon mal drüber gesprochen gehabt? Ja, sehr oft. Mhm. Wir wollten jetzt Mitte dieses Jahr, also in den Sommerferien, also nach den Sommerferien wollten wir heiraten. Mhm. Und also eigentlich waren die Voraussetzungen okay, ne? Ja, gut, du bist erst 19, aber egal, also es war alles abgesichert und eingebettet und die Eltern, alle 4 Elternteile waren damit einverstanden, ja, und hätten euch unterstützt. Ja. Traurige Geschichte. Ich finde, dass du ihn auf jeden Fall anzeigen solltest, was er da angestellt hat. Ich wünsche dir alles Gute für deine Schwangerschaft und die Unterstützung hast du ja auf jeden Fall auch von deinen Leuten. Ne? Mhm. Aber es ist eine schlimme Erfahrung. Ne? Auf jeden Fall. Ist deine erste große Liebe. Ne? Ja, das war auch mein erster Freund. Dein erster Freund. Mhm. Der einzige Mann, den du bisher hattest. Ne? Ja, genau. Mhm. Das ist sehr schlimm, auch hinterher dann dem Kind das mal zu vermitteln, wenn er sich nicht ändern sollte. Ne? Wenn das Kind mal irgendwann fragt, was ist denn mit meinem Papa und was war da los damals, ne, als ich geboren wurde. Ja. Mhm. Also für mich steht auf jeden Fall fest, er kriegt auf jeden Fall kein Besuchsrecht, wenn er sich nicht ändert. Das habe ich ihm auch gesagt. Mhm. Und die Aufenthaltskosten will ich auf jeden Fall von ihm haben. Also natürlich. Das sind Sachen, die für mich auf jeden Fall feststehen. Dein gutes Recht ist das ja auch, das zu verlangen. Ja. Ja. Ich wünsche dir trotz der Misere und der Traurigkeit im Moment alles Gute, Angela. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Das sagt man ja nicht so leichtfertig. Das sagt man ja nur dann, wenn wirklich etwas sehr Schlimmes und Schwerwiegendes vorgefallen ist. Dass man sehr gekränkt worden ist von einem Menschen, sehr verletzt wurde von einem Menschen oder sehr enttäuscht wurde von einem Menschen. Dass nachdem ein Mensch einem etwas sehr Schlimmes oder Böses angetan hat. Wenn es so einen Menschen in eurem Leben gibt, über den ihr sagt oder zu dem ihr sagt, dir wünsche ich die Hölle auf Erden, dann ruft mich an und erzählt mir davon. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Corinna, 16 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Corinna. Und zwar, ich wünsche die Hölle auf Erden von meinem Bruder, die Mörderin. Die Mörderin von deinem Bruder? Ja. Was ist da passiert? Wann ist dein Bruder ermordet worden? Am 22.07.27. Wann? 7 was? 97. 97. Und wie alt war dein Bruder? 19. Und wie auch. Erzähl mal, was da genau vorgefallen ist. Ja, mein Bruder wollte sich von ihr trennen. Es war auch schon angetrunken, ist zu ihr hingegangen, wollte seine restlichen Sachen abholen. Ja, und dann haben die sich wohl gestritten oder so und sie war auch schon sehr angetrunken. ist in die Küche gegangen, hat ein Brotmesser genommen und hat ihn das direkt ins Herz reingerammt. Das war fürchterlich. Ja. Und die hat auch einmal bei dir angerufen. Die hat bei mir angerufen? Ja. Ich erinnere mich in der Tat an eine solche Geschichte. Wissen wir beide nicht, ob das genau diese Frau war. Nee, ist jetzt mit einem Farbigen verheiratet und hat ein Kind von ihm. Gut, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Es geht jetzt darum, dass du erzählst, wie es dir geht und was diese Geschichte damals in dir ausgelöst hat oder bis heute noch bewirkt. Also ich bin da bis heute noch nicht drüber weg. Und ist denn dein Bruder damals sofort gestorben? Oder er hätte heute noch leben können, wenn sie nicht eine halbe Stunde später den Krankenwagen angerufen hätte. Hätte sie sofort den Krankenwagen angerufen, wäre er heute noch am Leben. Das heißt, sie hat ihn, ich sag mal kaltblütig, oder wahrscheinlich kann man sie das Wort streiten, aber sie hat ihn erstochen, bewusst erstochen und hat ihn dann liegen lassen, verbluten lassen quasi. Und erst nach einer halben Stunde den Krankenwagen, den Notarztwagen angerufen. Genau. Und da war der Bruder schon verstorben. Im Krankenwagen. Ach, im Krankenwagen. Mhm. Ja. Mhm. Aber hätte sie angerufen, wäre heute noch am Leben. Kennst du diese Frau? Ja, die waren seit dem 14. Lebensjahr zusammen. Und wie, das heißt, die waren dann auch 5 Jahre zusammen, ne? Ja. Da waren auch 2 Kinder im Spiel, Zwillinge. Mhm. Die sind aber jetzt bei Pflegeeltern. Mhm. Das heißt, du bist mit diesem Mädchen quasi auch aufgewachsen. Du warst ja noch viel jünger zu der Zeit. Ja. Mhm. Ich kam auch super gut mit ihr klar. Die war super lieb. Mhm. Auch super guten Charakter gab. Mhm. Die hat zwar vorher mein Bruder einmal im linken Oberarm Messer reingehauen und einmal im rechten Schulterblatt war das, glaube ich. Ach, bei einem anderen Vorfall? Ja. Das heißt, auch da waren sie auch beide besoffen. Ach, das heißt, es ist dann schon mal sowas vorgefallen, dass solche Gewalttätigkeiten vorkamen. Wie hast du das denn damals, ich rechne mal gerade durch, wie alt warst denn du? Bruder? Ich wurde gerade 12. Du warst 12. Ein paar Monate vor meinem Monat, kann man sagen, von meinem Geburtstag. Wie hast du das denn damals aufgenommen, als du das erfahren hast? Also ich bin zusammengebrochen. Ich bin da bis heute noch nicht drüber weg und komme da auch bis heute noch nicht mit der Situation klar. Ich kann mich damit immer noch nicht. Hattest du ein enges Verhältnis zu deinem Bruder? Ja. Das war alles für mich. Also der große Bruder, den man so anhimmelt und. Ich habe noch einen großen, aber zu dem habe ich nicht so einen Bezug, wie ich zu meinem anderen Bruder hatte. Zu was ist dieses Mädchen, diese junge Frau damals verurteilt worden? Nichts, sie hat nichts gekriegt. Sie wurde zu unzurechnungsfähig hingestellt. Angeblich hätte sie im Affekt gehandelt. Mhm. Obwohl sie hatte sich in diesem Gericht, da hat sie sich mehrmals widersprochen gehabt. Sie hat mehrere Geschichten erzählt. Mhm. Angeblich hätte mein Bruder einen alten Marmortisch hochgehoben und hatte ihr den vom Kopf gehauen, obwohl sie hatte keine Macken, komischerweise. Das muss dann ja für euch, also für deine Familie, noch schlimmer dann gewesen sein, als diese Frau freigesprochen wurde. Ja, das war auch grauenhaft, weil, ich sag mal so, die war beim Alkoholeinfluss und dass sie nicht ins Gefängnis gekommen ist, kann ich auch noch verstehen, aber die hätten sie wenigstens in der Therapie reinstecken sollen oder sonst wo. Ich weiß auch nicht, was ich heute machen würde, wenn ich sie auf der Straße sehen würde. Hast du sie denn danach nochmal irgendwann gesehen? Einmal, und das war bei meiner Patentante. Und angeblich wollte meine Patentante was aus ihr rauskriegen, weshalb, warum und weiß ich nicht. Ich bin auch mit dem Messer auf ihr losgegangen. Du hast aber das auch gemacht? Ja, ich wollte mit dem Messer auf ihr losgehen. Also Moment mal, die Patentante hat sie, also diese Mörderin eingeladen, um Informationen zu bekommen. Und du bist zufällig vorbeigekommen bei der Patentante? Zufällig. Und dann saß sie da und meine Tante hat vorher gesagt, tu ihr nichts, tu ihr nichts. Und ich so, ich weiß nicht, was ich mache. Tut mir leid, aber ich weiß nicht. Ja, und dann stand ich gerade wirklich und da lag ein Messer und dann bin ich im Wohnzimmer reingegangen und Wie alt warst du da? Das war nach meinem Geburtstag, also da war ich gerade 12. Ach so. Gut, das kann ja jeder verstehen, dass ein Kind, du warst ja dann noch ein Kind, dann in dieser Trauer, da war das ja auch gerade erst passiert, ne? Und das Schlimmste ist ja, die geht nachts zum Friedhof, hat sein Kreuz geklaut, hat bei uns angerufen, zum Glück ist er tot. Ich habe endlich geschafft. Es gab nie eine Entschuldigung bei eurer Familie? Nein, nie. Niemals? Nee. Das heißt, das beweist eigentlich, dass es eben nicht so im Affekt oder im Alkohol passiert ist, sondern dass sie eigentlich eine böse Person ist. Ja. Eigentlich schon, ne? Ich sag mal so, ich wüsste zwar nicht, was ich heute mit ihr machen würde. Ich würde sie nicht umbringen oder so. Ich will einfach nur, dass sie Schmerzen hat, dass sie weiß, was sie getan hat. Mhm. Also die, ich wünsche dir die Hölle auf Erden, ist ja nun wirklich ein sehr herber Ausspruch. Ja. Du sagst, du wünschst dir, dass sie Schmerzen hat. Wie konkret würdest du dir das vorstellen, wenn du entscheiden könntest, was für eine Strafe sollte sie bekommen, was für eine höllische Strafe sollte sie bekommen? Also bei sowas sollte man wie in den USA einfach auf einen elektrischen Stuhl oder weiß ich nicht, ganz langsam, dass sie qualvoll sterben soll. Die Zehen abhacken, Finger abhacken, ist mir egal, Hauptsache die qualvoll sterben. Das kann man natürlich jetzt aus deiner Sichtweise verstehen, dass du das so siehst. Das darf man natürlich allgemein nicht so sehen und es ist auch gut so, dass wir es nicht so alle sehen, dass wir eine Justiz haben. Natürlich ist auch nachvollziehbar, dass du sehr enttäuscht bist, wenn sie überhaupt keine Strafe bekommen hat, nicht mal eine psychiatrische Behandlung, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Dass man dann zu solchen Gefühlsausbrüchen kommt oder solche Fantasien entwickelt, wie du es gerade beschrieben hast, ist völlig nachvollziehbar, würde mir, glaube ich, auch so gehen. An deiner Stelle, wenn man mir einen nahen Menschen weggenommen hätte. Also mal davon abgesehen, ich weiß noch, wo sie jeden Samstag ist. Ich könnte davon heute auf morgen gehen, nur ich sag mir mal so, die hat noch ein kleines Kind. Also sie hat danach mit diesem farbigen Mann noch ein kleines Kind und da sag ich mir mal so, das Kind braucht seine Mama und das kann ich nicht machen, das geht. Weißt du, Corinna, ich finde auch solche Racheaktionen, so nachvollziehbar sie sind, wenn man sich die einzelne Person versetzt, jetzt in deinem Fall in deine Person, sie sind ja sinnlos. Damit machst du deinen Bruder nicht wieder lebendig. Und er hätte das auch nicht gewollt. Er hätte es nicht gewollt und du würdest dein Leben, dein ganzes Leben auch zerstören. Ja, also das ist, da muss man sich sehr dann zurücknehmen, obwohl man sehr traurig ist und vielleicht auch voller Wut und voller Zorn. Aber die Gefühle, die darf man haben, finde ich. Das ist nur zu menschlich. Ja, hätten sie sie wenigstens noch irgendwie bestraft oder so. Aber ich hatte auch vor der Kripo gesagt, ich bringe die um. Und seit dem Zeitpunkt an kamen die auch unter Polizeischutz. Also, die hatte... Wohnt ihr denn im Moment auch noch in einem Ort, in einer Stadt? Ja, die wohnt im Moment noch in einer Stadt. Nee, in derselben Stadt? Ihr? Nein, wir sind da weggezogen. Mhm. Also wir wohnen... Wie weit ist das von... Also wir wohnen in Herne und sie wohnen... Na gut, also es hat eine Weile, eine ganze halbe Stunde. Stück auseinander, ja. Aber auch in diesem Fall, so wie wir es gerade auch schon gehört haben, ist das ja sonderbar. Du sagst, du hast dich damals mit der Frau sehr gut verstanden. Ja. Ne, über Jahre hinaus. Und dass jemand dann so schlagartig sich verändert, ist schon sehr merkwürdig, ne? Ja, sicher, das ist wirklich merkwürdig. Obwohl, wenn du mir erzählst, dass es schon mal eine solche Auseinandersetzung gab und sie deinen Bruder mit einem Messer am Arm verletzt hat, deutet das ja auch so ein gewisses Gewaltpotenzial hin. Ja, aber da haben wir nicht gedacht, dass die beiden direkt erstochen würde oder sonstiges, weiß ich nicht. Niemand würde an sowas denken. Nein. Weil ich sag mal so, da war sie selbst besoffen, dicht. Insofern trifft natürlich der Begriff, den ich vorhin verwandt habe, von kaltblütigem Ermorden nicht zu. Das muss ich dann jetzt auch nochmal korrigieren. Ja. Corinna, es tut mir sehr, sehr leid, was dir und deiner Familie passiert ist. Und deine Trauer und auch deine Wut kann ich schon sehr gut verstehen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, und mach weiter so, Domian. Dankeschön. Und danke, dass ich jetzt einmal durchkam. Ich freue mich auch, dass wir... Du hast das bestimmt schon seit einem Jahr. Ja, es ist sehr schwierig manchmal. Meistens immer super voll bei dir. Alles Gute wünsche ich dir. Mach deine Sendung weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Aydin, wenn ich das denn richtig ausspreche. Ja. Aydin, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du wünschst auch jemandem die Hölle auf Erden? Ja, und zwar geht es um meinen Ex-Freund. Mhm. Und der tut mich bedrohen. Und ich bin jetzt auch nicht mehr da, wo ich wohne. Ich bin jetzt zurzeit im Moment bei meiner Tante. Mhm. Woanders da. Und da stand er auch schon vorgestern vor der Tür, wollte die Tür eintreten hier. Fangen wir mal vorne an. Wie lange wart ihr zusammen? Also ich war jetzt 2 Jahre mit ihm zusammen. 2 Jahre. Und wie lange seid ihr jetzt getrennt schon? Wir sind jetzt seit ein paar Tagen getrennt. Ach, seit ein paar Tagen erst? 3 Tagen erst. 3 Tage? Ja. Und warum habt ihr euch getrennt? Und zwar habe ich ihn, also er ist sehr eifersüchtig, muss ich erstmal sagen. Mhm. Ich durfte mit niemandem mehr reden und durfte mit niemandem mehr Kontakt haben. Mhm. Das habe ich auch gemacht, ihm zuliebe. Das heißt, was heißt das genau? Du durftest mit niemandem reden, mit niemandem Kontakt haben. Hast du zu Hause eingesperrt oder was? So ungefähr, genau. Wie so ungefähr? Ja, ich bin auf die Arbeit gegangen, ich arbeite. Mhm. Dann stand er auch bei mir auf der Arbeit, 8 Stunden lang. Was arbeitest du? Ich arbeite als Kassiererin an der Tankstelle. Mhm. Und dann hat er sich da hingesetzt, da gibt es noch ein Bistro. Mhm. Der saß da meistens 8 Stunden lang. Hat er nicht zu arbeiten? Er hat nichts zu arbeiten, nee. Dann saß er da, um genau zu beobachten, ob du nicht mit irgendwelchen anderen Männern flirtest. Genau. Mhm. Und auf jeden Fall dachte ich mir, ja, er ist eifersüchtig, vielleicht hat er kein Vertrauen und habe das einfach durchgehen lassen. Was ja schon ein hartes Stück ist, ne? Also ja. Wenn der Freund 8 Stunden einen beobachtet, würde ich schon an die Decke gehen. Ja, also mir hat das nicht aufgemacht, ja. Ich dachte, naja, der wird das ein paar Mal machen. Also ganz am Anfang eurer Beziehung war das noch relativ locker, oder? Ja. Ja. Und es wurde dann im Laufe der Monate immer schlimmer. Genau. Mhm. Und auf jeden Fall saß er dann 8 Stunden da, dachte ich mir, ja, ist okay, mhm. Der wird schon damit aufhören, wenn er sieht, dass ich nichts mache, ja. Dann wird er das schon lassen. Es ist immer schlimmer geworden, wenn ich am Wochenende daheim war. Mhm. Ich durfte weder weggehen, sonst zu jemandem. Ich wohne alleine halt mit ihm zusammen. Mhm. Ich durfte gar nichts mehr machen. Ich war eingesperrt. Am Anfang hat er mich ein paar Mal eingesperrt in der Wohnung, hat mich eingeschlossen und ist einfach weggegangen. Das heißt, du durftest auch nicht mit einer Freundin mal ausgehen? Nee, Gottes Willen. Gar nicht. Also mit einem Mann will ich gar nicht erst fragen, das natürlich nicht. Aber auch nicht mit der besten Freundin mal in die Stadtbummel machen oder mal allein mit der Freundin in die Disco gehen oder so? Gar nichts. War nicht so. Das war die Hölle. Domian, der wird mich umbringen. Das heißt, ich frage das ja so intensiv nach, weil ich so entsetzt darüber bin. Der hat dich quasi zu Hause wie eine Sklavin gehalten. Genau. Und du durftest nur rausgehen mit ihm zusammen. Ja, wenn überhaupt. Das hat er auch nicht gerne gemacht. Ich wäre ja so eine Verhurte. Mhm. Und das heißt, wenn du auf der Straße einfach mal einen Mann angeguckt hättest, wäre er schon auf 150 gewesen. Genau, was guckst du? Mhm. Dann hieß es, bist du geil. Mhm. Soll ich dich nach Hause bringen? Soll ich dich vögeln? Unglaublich. Guckst du die Männer so an? Und auf jeden Fall ging das dann weiter, dass er angefangen hat, mich zu schlagen. Mhm. Und hat mir vorgeworfen, ich hätte was mit anderen Leuten, mit anderen Männern. Aber das ging ja schon gar nicht. Du warst ja völlig annulliert. Ich bin ja 24 Stunden neben ihm. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der da drauf kommt. Und mhm. Er ist sich dabei so sicher. Mhm. Also ist der total krank, der Mann. Also völlig hysterisch und völlig neurotisch, das ja. Ganze. Lass mich mal fragen, das fällt doch so der Umwelt auf. Deinen Freundinnen von früher oder deiner Familie, dass du da so eingesperrt worden bist. Wie haben die denn darauf reagiert oder wie hast du es denen erklärt? Also ich habe gar nichts erklärt. Ich habe mich gar nicht mehr bei den Leuten gemeldet. Und die haben sich auch ein paar Mal bei mir dann gemeldet. Mhm. Und die haben es dann auch aufgegeben. Und Eltern? Also mit meinen Eltern, ich bin damals vor 2,5 Jahren oder so, bin ich ausgezogen mit Streit. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin Türkin. Mhm. Habe ich mir schon gedacht, aufgrund des Namens. Ja. Ne? Und da gab es Streit und da bin ich ausgezogen. Achso, also kein enges Verhältnis, dass die das hätten beobachten können? Nee, also ich hatte am Anfang gar keinen Kontakt. Ich habe jetzt, habe ich seit kurzem mit meiner Mutter wieder Kontakt. Mhm. Und die kann natürlich auch nicht zu mir kommen, weil sie nicht weiß, dass ich mit ihm zusammen wohne. Und da fahre ich meistens hin. Ah, gut. Jetzt erzähl aber mal weiter, wie es eskaliert ist. Du sagst, seit 3 Tagen nun seid ihr getrennt. Da ja. Muss ja jetzt was richtig Schlimmes vorgefallen sein, dass es zur Trennung kam. Was ist vorgefallen? Und zwar geht es darum, Domian, da hat mir andauernd vorgeworfen, dass ich irgendwie was mit anderen habe. Mhm. Und da war ja gar nichts dran. Es könnte auch niemals passieren, mhm. Ja? Mhm. Auch wenn ich gewollt hätte. Mhm. Das wäre niemals der Fall gewesen. Mhm. Mhm. Und auf jeden Fall hat er mich da vor 3 Tagen, hat er mich dann in einer anderen Stadt halt warten lassen. Und in der Nähe hat gesagt, warte da und wir gehen zusammen spazieren. Wie in einer anderen Stadt warten lassen? Also, Wie kamst du denn in eine andere Stadt? Ja, ich war dort jemanden besuchen. Also doch, du durftest jemanden besuchen? Ja, mein Bruder. Ach, den Bruder. Ja. Gut, das durfte sein? Ausnahmsweise, der kommt aber kontrolliert, ob mein Wagen auch wirklich da steht. Ach, den Bruder war er nicht eifersüchtig? Nö. Das nicht. Also, das gab zwar immer noch Streit, das könnte ja sein, ich war woanders da, aber der hat das meistens kontrolliert, der hat die Adressen gehabt. Ja, gut, und er wollte dich dann da abholen? Genau. Ja, und dann? Und hat gesagt, ich soll dort warten und er will dann dort mit mir ein bisschen spazieren gehen. Und dann dachte ich mir, gut, wartest du da. Mhm. Hab gewartet und dann ist er nicht gekommen und dann ist da so eine Kneipe. Mhm. Da bin ich da hingegangen. Wie mutig von dir. Und dann, ich weiß ja, dass er da ist. Dachte ich mir, da gehst du hin und guckst mal, weil da hat sich nicht gemeldet, gar nichts. Mhm. Und unterwegs habe ich noch auf seinem Handy angerufen. Mhm. Habe ich gesagt, ich dachte, du kommst her. Hat er gesagt, ich habe nur Spaß gemacht. Also das ist eben sein Kontrollakt, ja. Mhm. Ich habe nur Spaß gemacht. Dann habe ich einfach aufgelegt, ja. Mhm. Und da bin ich hingefahren. Und normalerweise... Moment, langsam. Du warst da aber schon in der Kneipe oder bist wieder rausgegangen aus der Kneipe? Nee, ich war gerade unterwegs. Und bist dann aber nicht in die Kneipe gegangen? Doch, ich bin dann in die Kneipe rein. Ja. Und dann saß er dort mit einer anderen Frau. Ach so. Und hab gespielt gerade. Wie zufälligerweise in einer Kneipe in dem Stadtteil, wo dein Bruder wohnt? Nee, nee, ich bin ja wieder zurückgefahren. Also, ein bisschen kompliziert, egal. Ja, ich bin ja wieder zurückgefahren. Ja, ja. Und dann bin ich da rein. Nee, erstmal stand ich draußen, ich war total schockiert, weil ich darf gar nichts, ja, ich darf mit niemandem reden. So, jetzt siehst du ihn in der Kneipe sitzen mit einer anderen Frau. Ja, und genau, und die umarmen sich fast, ja, ja. Und spielen zusammen an einem Automat. So. So ein Spielautomat. Ist es da geknallt? Hast du eine Szene gemacht? Nee, ich bin da reingegangen und dann habe ich erstmal gefragt, soll ich euch helfen? Und dann hat er mich gesehen, hat sowieso einen Schock gekriegt und hat mich rausgezogen. Und hat mich rausgezogen und auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, was denn los? Was denn los? Wieso ziehst du mich raus? Lass mich doch mal. Ja, ich kenne sie doch mal. Ich meine, ja, ich kenne auch viele Leute. Was soll denn das? Aber dir war schon klar, dass da was läuft zwischen den beiden. Ja, ich denke es mir. Ich weiß es nicht. Jetzt erzähl ja. mir, wie es richtig, warum es richtig gekracht hat. Ja, und dann ist er halt, bin ich dann, dachte ich mir, leck mich am Arsch. Ja, ich darf gar nichts. Aber mir macht er einen auf türkischen Bauer, weißt du? So, ich darf gar nichts. Hock du mal schön daheim. Und er darf, ja, er ist ein Mann. Und das sehe ich gar nicht ein. Ja, und dann habe ich gesagt, ich bin doch bescheuert. Also ich mache das jetzt seit 2 Jahren mit und irgendwann reicht es. So, ja? Das hast du ihm da so gesagt. Und nee, ich bin dann, ich wollte normal mit der Frau reden. Weil wenn ich mit Freunden rede, also vorher war das der Fall, da habe ich mit Freunden geredet oder so, dann hieß das, ich soll jetzt bei ihm anrufen. Okay, jetzt erzähl mir mal, warum es so richtig gekracht hat dann. Ja, und dann ist er halt, jetzt bin ich dann nach Dillenburg gekommen, zu meiner Tante, und auf jeden Fall ist da uns jemand hinterhergefahren, ein Bruder von ihm, und hat halt hat ihm dann die Adresse von hier durchgegeben. Aldin, ich verstehe das nicht richtig. Du hast ihn erwischt in der Kneipe. Genau. Normalerweise muss es doch da dann zu einem Eklat kommen, zu einer Streiterei. Ist es aber nicht. Er hat mich ausgelacht. Er hat dich ausgelacht. Daraufhin bist du zu deiner Tante gefahren? Daraufhin bin ich weggefahren. Weil es ist ja so, wenn er was macht, macht er mir noch eine Zähne draus. Ja, ja, ich verstehe das schon. Jetzt bist du zu deiner Tante gefahren. Genau. Und gab es denn da jetzt irgendwie mal einen Krach zwischen ja, uns? Ja, dann ist er hierher gefahren und stand hier oben an die Tür und wollte die Tür eintreten. Bei der Tante? Genau. Hat gesagt, soll rauskommen und wollte die Tür eintreten. Und dann haben wir daraufhin die Polizei angerufen. Ah, so. Und seitdem bist du jetzt bei der Tante. Genau. Quasi in Obhut der Tante. Ja. Da ist alles jetzt aufgebrochen bei dir gegenüber deinem Freund. Ja. Ich frage mich natürlich, warum du das überhaupt so lange hast mit dir machen lassen. Weiß ich nicht. Domian, ich bin so blind gewesen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so was vom blind. Aber die Tatsache, dass du ihn dann erwischt hast in der Kneipe mit einer Frau, hat dir quasi die Augen geöffnet. Ja. Jetzt ich muss doch dazu sagen, er ist mir 1,5 Jahre noch fremdgegangen. Vielleicht noch länger, du weißt es nicht. Ja, ich weiß sind 1,5 Jahre und ich frage mich jetzt, wie man nur so blöd sein kann, Wie man einfach nur so blöd sein kann. Ja, die Frage muss Mann oder meistens Frau sich dann ja wirklich stellen, dass es dazu kommt, ne? Dass man sich so behandeln lässt von Männern. Das ist der Hammer. Ja, jetzt sitzt das ja erst 3 Tage. Ja, hast du ein bisschen Angst vor ihm? Ich habe ganz ehrlich gesagt jetzt Angst, wieder zurückzugehen, überhaupt in meine Wohnung, weil er ist jetzt auch in meiner Wohnung. Und ich habe ihm nur mal gesagt, er soll die Sachen packen und gehen. Ist das offiziell deine Wohnung? Oder das ist meine Wohnung. Das ist deine Wohnung. Das heißt, du hast ein Recht auf diese Wohnung. Genau, also der Mietvertrag, der läuft ja alles auf mich. Der hat mit der Wohnung gar nichts zu tun, Und auf jeden Fall, jetzt habe ich halt wirklich schon Schiss, weißt du, wieder zurückzugehen. Aber ich kann eben jetzt auch richtig nachvollziehen, dass du sagst, dem wünsche ich eigentlich die Hölle auf Erden. Nach dem, was der mir angetan hat. Und mich dann zum Schluss noch so verletzt hat, dass er auch noch fremdgegangen ist. Und mich sperrte ein, wirklich wie eine Sklavin. Ja. Also, liebe Aydin, ich wünsche dir, dass du da gut rauskommst aus der Sache. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du aus der Sache lernst. Ne? Dass kein Typ mehr sowas mit dir machen kann. Jo. Dass du dein Ding durchziehst und selbstständig bist. Ne? Alles Gute. Alles klar, danke, tschüss. Domian. Tschüss, Aydin. Viel Spaß wünsche ich dir noch. Dankeschön, tschüss. 1.33 Uhr und 55 Sekunden, kleine Pause. Und 34 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, eine feste Themennacht, und das Thema heißt, ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Meine Frage an euch, wem wünscht ihr die Hölle auf Erden? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Gefaxt hat beispielsweise mir auch Bernd und er bezieht sich auf die gestrige Sendung. Und da schreibt er, hallo Domian, Thema Abtreibung. Ich begreife es nicht, wie ein Mensch eine Abtreibung vornehmen kann. In meinen Augen ist das Mord. Egal wie alt die Schwangerschaft und der Embryo ist. Außer es ist aus gesundheitlichen Gründen für Mutter und Kind notwendig. Außerdem verstehe ich nicht, warum du dem Mädchen nicht davon abgeraten hast. Lieber Bernd, weil ich bin hier keine Beratungsstelle, keine Schwangerschaftsberatungsstelle, sondern ich habe ausschließlich meine Meinung gesagt und den Rest muss das Mädel alleine entscheiden und sie war ja auch bei einer Beratungsstelle. Dann mal was Nettes zwischendurch. Ich höre die Sendung echt gerne, schreibt Mirko aus Essen. Kompliment. Ich allerdings bin echt glücklich mit meiner Maus. Das bezieht sich wahrscheinlich auf viele Beziehungsprobleme, die wir so gestern und in den letzten Tagen hatten. Dann schreibt Sascha aus Saterland. Hallo Domian und Co. Wollte euch mal sagen, dass ich euch absolut spitze finde. Ich finde es echt toll, wie ihr den Leuten helft. Ich habe mir mal die Fanpage von Domian angeschaut. Alle Achtung, bitte macht weiter so. Und die Fanpage, muss auch ich sagen, alle Achtung, die ist wirklich toll gelungen von Gordon Voss, der betreut die. Und die kann man sich anschauen unter www.nachtlager.de. www.nachtlager.de. Sowas hier zum Beispiel erreicht uns auch. Ihr könnt das nicht lesen, klar. Ich lese es mal kurz vor. Hallo Jürgen, Job weg, Mann weg, Katze krank. Solche Faxen kommen auch. Oder Marlies aus Rostock schreibt, lieber Domian, jetzt nach Erfurt wird ja sehr viel diskutiert. Ich hätte eine Frage an dich. Bist du auch der Auffassung, dass es zu viele Gewaltdarstellungen in den Medien gibt und dass dieses eine Verrohung zur Folge hat? Ich bin absolut dieser Auffassung, Marlies, schon sehr lange dieser Auffassung, nicht erst jetzt nach Erfurt. Und ich finde es gut, dass die Bosse der Fernsehsender neulich sich bei dem Bundeskanzler getroffen haben und, wie sie es ausdrücken, eine effektive Selbstkontrolle versprochen haben, dass die wirklich harten Sachen, die Hardcore-Sachen nicht mehr im Fernsehen zu sehen sind. Ich finde schon, dass man dagegen arbeiten muss. So, jetzt geht's weiter mit unserem Thema. Ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Ich bin verbunden mit Thomas und Thomas ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Thomas. Also, ich wünsche die Hölle auf Erden demjenigen, der mich vor 3 Jahren vergewaltigt hat. Vor 3 Jahren? Was ist da genau passiert, Thomas? Ja, ich war damals in der Kneipe und da habe ich halt einen Typen kennengelernt. Wir haben uns halt den ganzen Abend unterhalten und auch sehr viel getrunken. Mhm. Und ja, es war eigentlich ein nettes Gespräch, war eigentlich ein gemütlicher Abend. War das eine ganz normale Kneipe oder eine schwule Kneipe? Nee, das war eine ganz normale Kneipe. Ja. Du bist auch nicht schwul. Ich bin auch nicht schwul, nein. Mhm. Und ja, wir hatten halt ziemlich viel getrunken und dann hat der Laden dann nachher auch zugemacht und als wir dann rausgegangen sind, ist er dann handgreiflich geworden. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht haben möchte und daraufhin hat er mich halt geschlagen und was heißt, getreten. Also handgreiflich geworden heißt das, dass er dich anmachen wollte? Ja, ja, genau. Mhm. Und ja, daraufhin hat er mich halt verprügelt und mich halt mitgeschliffen so in so einem Waldgebiet und ich weiß, so ein Park war das. Da hat er dann weiter auf mich eingeschlagen, hat sich dann so auf mich draufgesetzt, mir die Klamotten dann so vom Leib gerissen. Ja, und ja, da konnte ich leider nicht mehr dagegen tun. So. Warst du ihm körperlich unterlegen? Ich war ihm körperlich unterlegen, ja. Er war sehr muskulös und ich bin halt ein schmächtiger Mensch so. Und ich war auch ziemlich besoffen und konnte das gar nicht, ich habe das gar nicht so schnell registriert, wie das da abgegangen ist. Da sind nur noch Fäuste geflogen, dann kam der dritte, dann wurde ich gezogen. Das ist in einem Waldstück passiert? Das ist in einem Waldstück passiert, ja. Haben wir vor langer Zeit schon mal miteinander telefoniert? Nein, ich bin jetzt zum ersten Mal. Ah ja, weil ich so eine ähnliche Geschichte vor einiger Zeit, oder vor etwas längerer Zeit, also etwas Ähnliches hier auch schon mal gehört habe, dass sich zwei Männer in einer Kneipe kennengelernt haben und dass es so geendet ist. Aber auch wenn du körperlich unterlegen warst, hast du dich nicht dennoch versucht zu wehren? Ja, natürlich. Ich habe geschrien, ich habe versucht, ihn aufzuschlagen und so, aber ich hatte keine Chance gegen ihn. Er war einfach stärker als ich. Er war vielleicht noch nicht ganz so besoffen wie ich. Ich kann das auch nicht mehr ganz so genau schildern, wie das da ist. Man ist ja auch da nicht so tatkräftig und so schnell, wenn man besoffen ist. Ne? Da kann man ja auch nicht so handeln, wie man vielleicht handeln würde, wenn man ganz, ganz nüchtern wäre. Genau. So, dann ist es zu einem, ist es richtig zum Geschlechtsverkehr gekommen. Das heißt, es ist ja, richtig zum Akt gekommen, ja. Ja. Ich war er hat Analverkehr an dir ausgeführt? Ja, er hat Analverkehr an mir ausgeführt. Es ist halt so weit gekommen, ich war froh nachher, als es dann alles gelaufen war. Du hast wahrscheinlich große Schmerzen gehabt? Ja, nicht nur große Schmerzen, also ich war auch tierisch am Bluten. Mhm. Also ich hatte einen Riss in der Rosette. Mhm. Ich bin dann halt so durch die Gegend getorkelt und dann später auch im Krankenhaus gelandet, als es dann auch genäht worden. Das heißt, der Typ hat sich dann vom Acker gemacht? Er hat sich vom Acker gemacht, ja. Du bist ins Krankenhaus gekommen, noch in der Nacht, mit deinem besoffenen Kopf? Ja, genau. Was wahrscheinlich auch eine peinliche Situation ist, ne? Das war super peinlich für mich so, und ich war auch total verstört irgendwo. Ich konnte auch gar nicht mehr so richtig Was hast du denn den Ärzten im Krankenhaus gesagt, was passiert ist? Ja, ich habe denen gesagt, dass ich halt vergewaltigt worden bin von einem Mann. Mhm. Die haben mich dann daraufhin untersucht, mich verarztet. Mhm. Dann kam auch die Polizei. Mhm. Dann habe ich dann halt eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Ja. Und das Schlimme ist ja einfach, dass ich diesen Menschen vom Sehen her kenne. So. Ach, das also, war gar kein Wildfremder. Was heißt Wildfremder? Also ich sehe den halt heute noch ab und zu. Was ist denn dann aus der, du hast da eine Anzeige gemacht, was ist daraus geworden? Das war eine Anzeige auf Unbekannt und ich habe da irgendwo nie wieder was von gehört. So. Aber wenn du weißt, wer es ist, warum hast du das nicht der Polizei gesagt? Ja, weil ich Angst habe. So. Also er hat mich auch verbal bedroht und mich auch gewarnt und ja, das hat mich halt tierisch auch irgendwo unter Druck gesetzt. Während das oder danach noch? Ja, das war also bevor alles anfing, wo das mit den Fäusten anfing, fing er dann an, so, jetzt kriegst du das, was du brauchst. Und die, also diese ganzen Texte. Ja. Und aber er hat sich nach diesem Vorfall Tage oder Wochen später nicht bei dir gemeldet und hat dir gedroht? Nein, das nicht. Das nicht, nein. Ich weiß auch nicht, ob er noch weiß, wer ich bin, so. Weil er auch so besoffen war. Und ja, ich weiß es nicht, ob er überhaupt so auf mein Gesicht geachtet hat, so. Also mir kam es einfach nur vor, als wenn das nur so ein geiler Typ gewesen ist, der einfach... Gut, aber ihr habt ja auch eine ganze Weile miteinander geredet in der Kneipe, da prägt man sich ja schon ein Gesicht ein. Ja, schon, deswegen, also ich wenn ich ihn sehe, wenn ich durch die Stadt laufe, so, es kommt dann wird der dich, wird dich auch kennen, also... Wie lange habt ihr denn zusammen gequatscht in der Kneipe? Es war so gut 2 Stunden. Naja, siehst du. Ja, ich meine, da waren auch mehrere Leute noch so, die haben auch zwischendurch mal mit ihm gesprochen und so, aber... Wenn du das rekonstruierst, hat sich das irgendwie so ergeben oder hat er dich schon direkt angesprochen in der Kneipe? Es fing alles an, als ich zur Theke gegangen bin und halt was zu trinken bestellt habe. So. Da hat er mich halt angequatscht, so, ja, dauert ein bisschen voll hier und korrekter Abend und so. So ist man halt ins Gespräch gekommen, so, und ich habe halt gedacht, so, der ist in Ordnung, so, und der hält für dich mit dem. Und dann haben wir auch was zusammen getrunken und dann haben wir uns auch nachher auch ein bisschen intensiver unterhalten. So, aber wie oft läuft der dir denn über den Weg? Also so einmal im Monat sehe ich ihn schon. Da muss doch in dir alles hochgehen, an Zorn und an Ekel und an Widerwillen. An ja, Hass auch. Ja, also ich würde eher sagen, dass es Angst ist. Angst auch, immer noch Angst. Ja, schon so, weil ich auch nicht weiß, wie reagiert dieser Mensch, wenn er mich sieht. Aber wenn er dich sieht, da kannst du doch schon so ein bisschen daran deuten, wie guckt er dich an, ob der dich wiederkennt, ob da irgendwas passiert zwischen euch im Blickkontakt oder guckt er ganz einfach weg und... Nee, also wenn ich ihm in die Augen sehe, also ich sehe da gar nichts. Mhm. Also das ist so ein aggressiver Blick, dass, also ich gucke dann auch immer direkt weg und tue so, als wenn ich überhaupt nichts wüsste. Also, ganz klar gesagt, du hast die Polizei ihm nicht auf den Hals gehetzt, weil du Angst vor ihm hast. Ja, genau. Ja. Nochmal zurückzukommen auf die Situation im Krankenhaus. Du bist dann genäht worden, das ist ja auch ein unangenehmer Eingriff, stelle ich mir vor, am After genäht zu werden. Lagst auch noch im Krankenhaus danach? Oder haben die es ambulant gemacht? Nee, es ist eine Übernachtung gewesen und den Rest dann beim Hausarzt. Jetzt kam mir natürlich gerade sofort in den Sinn, eine Vergewaltigung, es hat geblutet. Ich gehe davon aus, dass dieser Typ mit Sicherheit kein Kondom benutzt hat. Nein. Hast du denn da nicht sofort auch gedacht, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht zu allem jetzt auch noch HIV infiziert? Ja, natürlich. Ich bin wochenlang mit dem Gedanken durch die Gegend gelaufen. So. Hast du... Glück gehabt. Also hast du denn irgendwann einen Test gemacht? Und ich habe sofort einen Test gemacht. Natürlich ist sofort an Ort und Stelle. Na gut, sofort kann, sofort sagt dir ja nichts aus. Da musst du ja mehrere Monate warten. Ja, deswegen sage ich ja, ich bin wochenlang durch die Gegend gelaufen und wusste von gar nichts. Also es war schon also eine sehr heftige Zeit. So. Und ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich das einigermaßen verpackt habe. So. Wie hast du denn das so, also bei Frauen höre ich das ja sehr oft, dass die sich auch schämen, dass denen so etwas passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich als heterosexueller Mann oder als Mann überhaupt dann noch mehr schämt, wenn das passiert ist. Hast ja, natürlich. Ja? Wie hast du das so deiner Umwelt, deinen Eltern oder deinen Freunden erklärt? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Ich habe mich nicht getraut. Ich wusste nicht, wie die reagieren. Aber die haben doch mitbekommen, dass du einen Tag im Krankenhaus warst zum Beispiel. Ja, natürlich, schon. Was hast du da gesagt? Ich habe denen gesagt, dass ich Palaver gekriegt habe in der Kneipe. Dass da eine Auseinandersetzung gewesen ist und so. Und ich habe also nicht weiter irgendwie darauf bin da nicht so weiter darauf eingegangen. Das heißt, du hast es bis heute niemandem erzählt? Nein, du bist der Erste, dem ich das jetzt erzählt habe, so, weil ich musste das, irgendwann musste ich das jetzt auch mal loswerden. So. Hattest du zu der Zeit eine Freundin? Nein. Nein. Gott sei Dank nicht. Hast du danach eine Freundin oder hast du heute eine Freundin? Ich habe jetzt seit einem halben Jahr bin ich in einer Beziehung. Aber die weiß davon auch nichts. Sie weiß davon auch nicht. Ich habe Angst, wenn ich ihr das erzähle, irgendwie, dass, ja, ich weiß nicht, das ist halt ein komisches Gefühl, dass sie mich dann halt vielleicht auch mit anderen Augen sieht. So. Ich konnte mich nicht wehren an dem Abend. So. Also, Thomas, ich möchte dir ganz, ganz dringend raten, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Freundin hast, wenn das eine gute Liebesbeziehung ist, wenn du Vertrauen zu dem Mädel hast, ihr das zu erzählen, das gehört zu einer guten Beziehung dazu, dass man sich solche Sachen erzählt. Und du musst dich da überhaupt nicht schämen. Und, ja, sie wird auch nicht schlecht über dich denken. Ich bin ganz sicher, dass sie Mitleid haben wird und denkt, oh Gott, was ist ihm da passiert? Ja, aber ich habe eher so das Gefühl gehabt, so als wenn sie dann denken würde, so, ich wäre dann irgendwie ein Schwächling oder so, könnte mich nicht wehren. Nein, so darf man nicht denken. Ich finde es fast eher schon schwach, wenn man Angst hat, das zu erzählen und das immer so bei sich behält. Du hast ja selbst am eigenen Leib erfahren, wie wenig gut dir das tut, das nicht zu besprechen, darüber nicht zu reden. Dass du heute sogar hier anrufst und in aller Öffentlichkeit darüber redest, ist ja nur auch ein großer Schritt, wenn du dich damit so schwer getan hast. Ja, ich meine, irgendwo, ich höre deine Sendung ja ziemlich oft. Ich habe mir gedacht, dass ich mich jetzt einfach mal irgendwie überwinde, das jetzt mal loszuwerden soll. Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich da jetzt verhalten soll, auch wenn ich ihn jetzt mal sehe oder so. Ich habe mir schon überlegt, ihn einfach mal anzusprechen darauf, ob das jetzt, wenn ich da irgendwie ein paar Freunde im Hintergrund habe oder so, und ihn dann einfach mal zur Rede zu stellen, so warum und weshalb und wieso. Und ist ein schwieriges Unterfangen. Ich weiß auch nicht, ob das viel bringt. Also es besteht die Gefahr, dass du in neue, vielleicht sogar Gewalttätigkeiten verwickelt wirst. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Es wäre vielleicht damals klüger gewesen, direkt die Polizei auf ihn aufmerksam zu machen. Nun ist es 3 Jahre her. Ihn jetzt alleine separat anzusprechen, ich sage es so spontan erstmal und mach's nicht, würde ich nicht machen. Ich würde so eher in meinem kleinen Umfeld, jetzt in Bezug auf deine Freundin, würde ich erstmal erzählen, dass das Thema erstmal so aus mir rauskäme. Das hast du jetzt hier schon mal gemacht, finde ich schon mal ganz gut. Ja, und ich habe in meiner Beziehung habe ich auch leichte Probleme in der Sexualität. So. Das ist, hängt das damit also zusammen? Ja, schon. Also sobald es in den unteren Bereich reingeht, so bin ich also sehr vorsichtig. So. Dann gehen direkt die Hände runter, dann kann ich mich absolut gar nicht gehen lassen. So. Hattest du denn danach, nachdem das passiert war, du sagst, dass du da währenddessen keine Freundin hattest und danach eine Weile wohl auch nicht? Nein, das ist jetzt, die ganze Zeit war ich ohne Freundin. Hattest du denn überhaupt noch eine sexuelle Lust, eine sexuelle Leidenschaft in dir, eine Sehnsucht? Oder war das? Eine Sehnsucht, ja, aber die Lust irgendwie jetzt mal die Sexualität auszuleben, also überhaupt jetzt auch geschlechtlichen Verkehr zu haben oder so. Nein. Hast du während dieser Zeit oder kurz darauf, hast du onaniert? Ja, schon hin und wieder mal, aber. Aber es war alles viel runtergefahren und gedämpfter und. Ja, genau, also ich konnte mich da, also meine Gefühle waren einfach irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie. Weißt du, ich glaube, es wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn du mal ein paar Stunden zu einem Psychologen gehen würdest. Ja, aber es ist auch nur so eine Geschichte, so. Ich habe dann auch wieder oben Angst, weil ich nicht, ich habe halt bei solchen Menschen, ja, wie soll ich das sagen, so, wenn ich denen das erzähle und so, und ich denke mir dann immer, wie soll ich mich ausdrücken? Thomas, du hast keine Angst gehabt, es mir hier zu erzählen. In aller Öffentlichkeit, es hören 100.000 von Menschen zu. Da hast du keine Angst. Und ich bin auch ein fremder, ganz fremder Mensch. Und ein Psychologe ist wie ein Arzt. Das ist dessen Job. Der muss sich sowas anhören und muss damit professionell umgehen. Da muss man sich überhaupt nicht schämen. Das, der hat da auch, der geht da ganz, ganz cool mit um mit solchen Sachen. Das hört der auch. Der hört dramatische Sachen jeden Tag. Ja gut, ich bin noch nie bei einem Psychologen gewesen. Ja, also kannst du dir wirklich vorstellen wie beim Hausarzt. Mhm. Ich möchte mal, dass du ein paar Sätze mit meiner Psychologin redest. Ja. Die kann dir das vielleicht auch erklären, wie man das macht und wie man an einen guten Psychologen kommt. Ja. Ich finde es gut, dass du gesprochen hast heute. Und du musst dich überhaupt nicht schämen. Du bist einfach Opfer einer schlimmen Gewalttat geworden. Und du bist das Opfer und er ist der Täter. Und du legst jetzt bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Ja, okay. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja. Und auch alles Gute für deine Beziehung. Dankeschön. Tschüss, Thomas. Tschüss, Domi. Michael, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo? Ja, Michael, ich grüße dich. Hallo, Domian. Domian heiße ich. Domian, Entschuldigung. Leute sagen, manche Leute sagen ganz gerne immer so Dominan. Ich weiß gar nicht, wie der Versprecher kommt. Aber egal. Schön, dass du da bist, Michael. Du hast dich zu diesem Thema auch gemeldet. Ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Um wen geht es denn? Und zwar, es geht um meinen Ex-Stiefvater. Und zwar, er hatte damals, wo meine Mutter mitnimmt, das war ein Marokkaner gewesen. Mhm. Und er hatte damals, schon seit ich jetzt dahergezogen bin, sie hatte vorher, ich bei meinen Großeltern habe ich gelebt. Mhm. Und zwar öfters geweint und alles. Und jetzt misshandelt und vergewaltigt. Der Ex-Stiefvater hat dich sexuell misshandelt? Nein, nicht mich, meine Mutter. Die Mutter? Ja. Mhm. Und ich habe das damals, wo ich hingezogen bin, 94, und da habe ich das öfters mitbekommen. Wie alt warst du da? Da warst du? 17, 18. Ja. In dem, also 17, 18 ungefähr. Mhm. Da ist man ja schon ein junger Mann und schon kräftig. Hast du das, hast du deiner Mutter da geholfen, als du es mitbekommen hast? Ja, geholfen habe ich erst. Ich war auf einer Party, ich war mit Kumpels, Kollegen eingeladen, mhm, auf einer kleinen Party. So, und da hatte ich auch ziemlich stark viel getrunken. Mhm. Und ja, und da bin ich nach Hause gekommen. Da hat er auch schon vorher schon richtig Palaver gemacht, mhm, also Theater, wo mich so spät kommen und alles. Ja, mir ging es dann 1 Uhr rein und dem anderen wieder raus, und der Mitte leckt mir am Arsch. Mhm, schon, wenn ich das so ausdrücken will. Und jedenfalls, ich bin ins Bett gegangen, weil ich also ziemlich stark viel getrunken. Mhm. Ja, und dann auf einmal höre ich meine Mutter wieder schreien. Mhm. Sag, ja, und dann, ja, ich will mit dir schlafen. Nein, ich will nicht und so. Mhm. Und da hat er meine Nase, hat er auch meine Nase und wieder geschlagen und alles. Das hast du quasi durch die Wand so alles mitgehört? Ja, aber was? Das war damals so Art wie in Sozialwohnungen, mhm, im Sozialamt. Da sind die Wohnungen nicht so, sind die Wände nicht so dick gebaut, ne? Ganz genau. Ja. So, jetzt hast du mitbekommen, obwohl du dann im besoffenen Kopf da lagst, dass deine Mutter von dem Typ wieder mal misshandelt und geschlagen wurde, was du jetzt. Ja, aber wenn ich jetzt sage, unterbreche, ich war damals jetzt, ich bin ja nicht eingeschlafen. Mhm. So, und nur das Geschrei, das war ziemlich laut gewesen. Mhm. Ich war froh, dass das die Nachbarn damals nicht so richtig mitbekommen haben. Was hast du denn dann gemacht? Ja, jedenfalls, ich bin dann aufgestanden. So, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Und ich bin dann rüber in das Schlafzimmer und mir war alles schwarz vor den Augen. Ich bin nun an das Bett gehockt, habe mir den geschnappt und dermaßen gegen die Schrankwand gehauen. Mhm. So, und da habe ich zu ihm gesagt, lass dich von meiner Mutter scheiden. Mhm. Mache ich nicht so, was willst du von mir und so. Kam es denn dann zu einer Schlägerei zwischen euch beiden, oder? Ja, kam es, ja. Wer hat gewonnen? Ja, ich sag mal unentschieden. Ich habe hab jetzt was abbekommen, RO, und ich weiß auch nicht mehr. Jedenfalls, und das Problem an der ganzen Sache ist, ich lebe jetzt mit meiner Lebensgefährtin 1,5 Jahr zusammen. Mhm. Und ich trachte das damals jetzt, ich wäre innerlich, wenn ich mir das alles wieder hochkommt, selbst meine Lebensgefährtin habe ich früher. Ich bin froh, aber ich werde heute noch dermaßen aggressiv, wenn der Streit anfängt. Ich habe die jetzt geschlagen und alles. Du hast die auch geschlagen, deine Lebensgefährtin? Ganz genau. So, jetzt lass mich aber nochmal die Geschichte erstmal zu Ende bringen mit deiner Mutter. Hat deine Mutter sich denn dann bald von dem getrennt? Ja, hat sie. Hat sie. Und du wusstest, das war am Anfang nicht so ganz klar erzählt, du wusstest, dass dieser Mann deine Mutter schon lange gewalttätig misshandelt hat und missbraucht hat. Vorher, das wusstest du vorher schon, bevor du hingezogen bist. Ja, das wusste ich vorher. Mhm. Ich war damals, ich wurde auf der Schule immer verhauen, ich war so eine kleine Angsthase, immer gewesen. Mhm. So, das heißt, das war dann, hat ja dann schon mal was Gutes, dass du da hingezogen bist und da einmal dazwischen gegangen bist. Das hat ja, ja offensichtlich die ganze Geschichte aufgerüttelt und ist dann zur Trennung gekommen. Ja, das hat aber ein halbes Jahr gedauert. Halbes Jahr gedauert, ja. So, das liegt jetzt einige Jahre zurück. Wie lange liegt zurück? Das liegt jetzt seit 98. Ja. 97, 98 ungefähr. Genau. Auf diesen Mann hast du einen großen Hass. Ja. Und dem würdest du die Hölle auf Erden wünschen. Auf jeden Fall. Er das mit deiner Mutter gemacht hat, die ganze Zeit. Und, habe ich das jetzt richtig kapiert, weil er bei dir auch irgendetwas angestellt hat, dass du jetzt so aggressiv und gewalttätig bist? Wie angestellt? Nur man, ich sag mal jetzt so, man kriegt das überall mit und ich habe das alles mitbekommen. Mhm. Und du meinst, du hast das irgendwie so von ihm dir abgeguckt oder wie? Nein, nicht abgeguckt, aber man kriegt alles mit, das setzt sich alles fest. Mhm. So, klar, ich habe ihn damals also wirklich auch bewundert, weil wenn er wirklich jetzt, er hatte auch damals ein Alkoholproblem gehabt. So, wenn er nüchtern war, da konnte man mit ihm alles machen. Mhm. Man konnte mit ihm Fußball spielen und so, mit ihm wirklich durch dick und dünn gehen. Ich glaube, ich verstehe dich. Du meinst, dass du auch damals sehr viel in dich hineingefressen hast. Ganz genau. Und das ist jetzt irgendwie alles in dir und ist ganz verspannt. Das hat zur Folge, dass du auch gewalttätig deiner Freundin gegenüber bist, manchmal, was du gar nicht sein möchtest eigentlich. Ganz genau. Ja. Schlägst du denn deine Freundin oft? Nein, jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Nein, das war ja vor, das ist jetzt, sag mal, seit ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich ihr das letzte Mal geschworen, weil sie mir gesagt hat, ich mach Schluss, wenn du es nur einmal machst. Und vielleicht gab es mir dann wirklich jetzt, wirklich, wo ich jetzt wirklich mir was aufbauen konnte, ich sage, ich mach's nie wieder. Mhm. Wie oft hast du es denn gemacht? 3 bis 4 Mal. Mhm. Gut, aber dann läuft ja alles jetzt doch in ganz ordentlichen Bahnen. Sie hat dir den absoluten Warnschuss vermittelt, hier Bursche noch ein einziges Mal und dann ist Schluss. Und seitdem hast du dich ja im Griff. Ja, ja, Griff schon, aber ich sag mal jetzt so, wenn ich jetzt, wenn wir uns streiten, ich sag mal so, sie ist so vom Wasserzeichen, vom Sternzeichen her Steinbock. Mhm, so, und sie wird ziemlich stark bockig. Sobald wir uns anfangen zu streiten, und da wird sie dermaßen bockig und alles, da könnte ich am liebsten die Möbeln, weil ich habe ihr geschworen, ich tue sie nie wieder schlagen, aber ich könnte die Möbeln zusammenschlagen. Irgendwas, einen Gegenstand brauche ich dann, weil ich wäre innerlich dermaßen aggressiv. Mhm, das heißt, du hast eigentlich auch ein bisschen Angst vor dir selbst, ne? Ja. Was du alles anstellen könntest. Ganz genau. Du schlägst die Frauen nicht mehr zusammen, aber dafür die Möbel und das ist ja auch keine Lösung. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll, weil ich stehe jetzt da, jetzt ich innerlich, das, als würde mich die Aggressivität dermaßen jetzt zerfressen und alles. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und die Wurzeln sind zu finden eben, um nochmal auf diesen Mann zurückzukommen, bei deinem Ex-Stiefvater, ne? Unter anderem, dass da so viel passiert ist. Weißt du, was ich schon mal ganz toll finde, Michael, muss ich dir sagen, dass du da doch ziemlich klar drüber nachdenkst. Und auch so die Zusammenhänge schon mal kapiert hast. Tun viele Leute bei sich ja auch nicht. Die wissen ja gar nicht, was mit ihnen los ist. Die sind zornig und hauen drauf und wissen gar nicht, wo es herkommt. Und vor allen Dingen, dass du auch Angst vor dir hast, dass dir das alles so schon mal klar ist. Finde ich den ersten Schritt zur Selbsthilfe. Oder zur Hilfe. Vielleicht nicht Selbsthilfe, wenn du es nicht alleine schaffst. Könntest du dir denn vorstellen, dass du mal auch eine Weile zu einem Psychologen gehen würdest, der dir da so ein bisschen Unterstützung gibt? Ja, vorstellen könnte ich mir das schon, bloß ich habe aber, kleines bisschen Angst jetzt, wenn ich zu einem Psychologen gehe, ich weiß nicht, also ich habe auch ein bisschen Angst davor. Warum hast du Angst? Ja, durch die ganzen Erinnerungen, dass alles wieder hochkommt. Ach so, weil wieder alles hochkommt. Weil jetzt ist selbst der Anruf jetzt, nur ich musste mit jemandem mal reden, weil mit meiner Mutter reden, aber dann würde ihr das wieder hochkommen. Michael, ich glaube, ja, mit der Mutter reden, das bringt glaube ich auch nicht viel. Genau, dann würde es bei ihr hochkommen und das würde sich hochschaukeln. Aber da du ja wirklich möchtest, dass sich bei dir was verändert und du möchtest ja auch, dass keine schlimmen Sachen passieren. Nee. Du möchtest deine Freunde nicht schlagen und letztendlich möchtest ja auch nicht die Möbel kaputt schlagen, wenn Konflikte da sind. Musst du diesen Weg gehen? Auch wenn du Angst davor hast, dass da vielleicht gewisse Dinge hochkommen. Manchmal müssen diese Dinge auch hochkommen, damit man die richtig verarbeitet und dass man die los wird. Und das ist halt der Weg, dass du das mit einem Psychotherapeuten machen könntest, mit einer in einer Beratungsstelle oder wo auch immer. Ich glaube, den ersten Schritt hast du gemacht, nämlich du hast gesagt, da muss was passieren, aber jetzt musst du dir einen Menschen holen, der sich auch auskennt mit solchen Sachen. Und wir rufen dich gleich auch nochmal an und geben dir noch ein paar Ratschläge. Sollen wir es so machen? Ja, machen wir es so. Dann leg du bitte auf und ich wünsche dir alles Gute. Ja, bedanke ich mich. Tschüss, Michael. Ja, tschüss, Domian. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Kerstin Klinger, morgen mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage tschüss. Bis morgen.